so, du bist das Licht der Welt und alle und Jesus ist der Wegbereiter. Auch, dass das da stattgefunden hat in Berlin, er war der Wegbereiter. Er hat die Leute gerufen und sie haben gehört. Und manchmal tun wir uns sogar ein bisschen schwer, sind vielleicht ein bisschen träge. Und ich glaube, da ist es an der Zeit, dass wir aufhören, träge zu sein. Vorangehen, mutig voran, tagtäglich mutig vorangehen. Halleluja. Und dass wir uns auch immer wieder ermutigen, voranzugehen und immer mehr anzukommen in dieser Wahrheit. Und zu dieser Wahrheit gehört auch, dass uns Zeichen und Wunder folgen. Und so wollen wir natürlich gleich einsteigen mit Zeichen und Wundern, die Olivera und Judith gefolgt sind. Ich weiß nicht, wer von euch möchte zuerst? Ich möchte zu Ehre Gottes ein Wunder erzählen. Meine Tochter ist zum zweiten Mal schwanger und war beim Frauenarzt und der Arzt hat gesagt, das Kind lebt nicht, weil man hört keine Herztöne. Und sie hatte mich weinend angerufen und gesagt, Mama, das ist so schrecklich. Sag ich, Janine, komm, lass uns mal nicht mehr darüber erzählen. Wir nehmen jetzt unsere Position ein in Christus. Wir sind in ihn an himmlischen Orten und wir sprechen jetzt das Wort Gottes über diese Situation und wir sprechen das Leben und wir setzen das Licht frei. Jesus Christus ist das Licht und das Licht lebt in uns und dieses Licht, das Wort Gottes hat Kraft und dieses Licht wird transportiert durch unser Sprechen. Das war so ein Thema für mich, seit Katie Sousa über das Licht gepredigt hat. Und ich habe einfach so, weiß ich, ganz kurz gesprochen und gedankt und wir haben dann gelacht am Telefon. Und es vergingen ein paar Tage und sie sagte mir, Mama, mir geht es nicht gut. Ich glaube, ich muss im Krankenhaus gehen und die Frauenärztin hat keinen Termin für mich und ich fahre dahin. Okay, du fährst dahin. Und sie fuhr im Krankenhaus und es wurde Ultraschall gemacht und es ist alles wunderbar. Ja. Gott ist gut. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Halleluja. Und das ist die Wahrheit, in der wir leben. Halleluja. Gott ist gut. Er hat nur Gutes für uns. Amen. Und Gott hat auch die Fülle und ist ein guter Vater und ein guter Versorger. Und sein Wort sagt ja auch, lädt ja ein, dass wir vertrauen dürfen, dass wir alle Sorge auf ihn werfen dürfen, vertrauen dürfen. Das ist mir im letzten Jahr gar nicht leicht gefallen, weil es in meinen Finanzen einfach so im Sichtbaren so eine angespannte Situation war, dass ich auf dem Konto so im Minus war und dann überlegt habe, wie mache ich das jetzt alles? Und das ist, also ich hatte dann einige Monate nicht den Zehnten gegeben, weil ich aus dem Minus schon im Minus war und so dachte, gebe ich jetzt das aus dem Minus, was ich nicht habe oder wie mache ich das? Und da habe ich einfach eine Weile das nicht so gegeben und habe mich so im Mangel gefühlt, das war echt richtig schlimm. Und Gott sei Dank, durch unterschiedliche Befreiungsschläge oder einfach ja so Gnadenerweise, wo Gott mir geholfen hat, hat Gott mir wirklich geholfen, davon wieder frei zu werden und hat mich so überführt, dass da Mangel, also dass ich so ganz entschieden raustrete und Mangel wirklich aufkündige und sage, ich arbeite da wirklich nicht mehr, der Mangel soll keinen Raum in mir haben, das ist ja wie so ein Mitbewohner, der kommt in die Speisekammer, frisst die Sachen weg und so weiter, ich schmeiß den wirklich so raus und ich bin Gott so dankbar, dass er, ich habe mir dann so gewünscht im neuen Jahr, im Januar, dass ich wieder so ausreichend Geld auf dem Konto habe, um einfach den Zehnten zu geben. Und dann habe ich aber gedacht, ich mache das, wünsche mir das so her, sonst habe ich das am Anfang vom Monat gegeben, dass ich einfach am Ende vom Monat sehe, dass so viel Geld auf dem Konto, dass ich den Zehnten geben kann. Und dann war das wirklich so im Monat, im Januar wurde dann preis den Herrn einen Schrank bei eBay verkauft. Der hat für über 200 Euro, also 190 oder ich weiß gerade nicht genau die Summe, der hat auf jeden Fall so viel eingebracht und von der Deutschen Bahn bekam ich dann auch noch Geld zurückerstattet und dann hatte ich am Ende vom Monat so die Fülle und hatte aber auch so ein Freiheitsgefühl. Ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt gar nichts geben, ich kann jetzt was geben oder ich muss nichts geben. Ich habe so Freiheit gespürt und Gott sagte so, du darfst mir vertrauen. Das kann ja vieles bedeuten. Und da habe ich so Freude gehabt, dachte so, wie schön, jetzt kann ich voll im Vertrauen Gott das Geld geben, was ihm gehört. Und ich hatte mich für eine Schulung angemeldet und die hat auch wirklich eine hohe Summe, also einige hundert Euro gekostet. Und da hatte ich schon nachgefragt im Dezember, so nach dem Motto, ich habe das jetzt gar nicht vorrätig, kann ich vielleicht einen Rabatt bekommen? Das war auch noch voll aus dem Mangel heraus gedacht tatsächlich. Hat Gott mich da auch noch so überführt, dass ich gemerkt habe, ich habe irgendwie gedacht, es ist nicht genug da, ich will das billiger haben. Also eigentlich hatte ich noch Geiz und noch ungöttliche Haltung innerlich. Gott sei Dank ist das dann so rausgekommen. Und dann haben die geschrieben, ich kann einfach in Raten bezahlen, zu jeder Zeit, wann ich das will, ich bin ganz frei, sie vertrauen mir auch da. Da hatte ich eine Rate bezahlt und dann hatte ich einen Tag, habe ich dann so den Impuls gehabt, Gott richtig zu loben und zu feiern, seinen Sieg zu feiern. Und gerade bin ich fertig mit dem Lied, da klingelt das Telefon, da haben die von der Schulung angerufen und meinten, eine andere Person hatte auf dem Herzen, dass sie das Geld für eine weitere Teilnehmerin spendet. Und die haben dann den Eindruck gehabt, ich bin diese Person und soll das Geld haben. Also hat Gott mir direkt nach ein paar Tagen das Geld zurückgeschenkt und ich habe so viele und danach und dann war ich zum Beispiel einkaufen und habe gedacht, oh, ich hätte voll gerne so Tiefkühlgemüse und ich spürte so Gottes Herz, dass er sagt, darf ich dich beschenken? Ich denke so, ja, voll gerne, aber wo kommt denn jetzt das Tiefkühlgemüse? Ja, bin ich ja mal gespannt. Also ich habe dann tatsächlich dass sogar die Spannung in dem Tag nicht so ausgehalten. Ich habe so gedacht, ja gerne, was bedeutet das? Kaufe ich das jetzt, kaufe ich das nicht? Also ich habe dann tatsächlich Tiefkühlgemüse gekauft. Ein paar Tage später schreibt mir eine Freundin aus Neumünster, sie will ihren Gefrierschrank leer räumen. Ob ich wohl ihr Tiefkühlgemüse, also Grünkohl haben möchte. Und da habe ich so Gottes Liebe gespürt. Da hat sie alles Mögliche noch mit in so eine Tüte reingepackt. Genauso chinesische Nudeln, wie ich mir kaufen wollte, aber dann darauf verzichtet hatte. Und noch andere Sachen. Und ich habe jetzt wirklich so Gottes Fülle erlebt. Und auch diese Zusage, ich wollte es nochmal vorlesen, aus Maleachi. Da steht ja, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei und prüft mich, hiermit spricht der Herr Zebaoth, ob ich dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und den Segen herabschütten werde in Fülle. Und ich habe jetzt wirklich so erlebt, dass Gott mich so in Fülle beschenkt hat. Ich brauchte zum Beispiel eine Gesichtscreme und habe mir noch so Schokolade, Pralinen gewünscht, mir das auch nicht gekauft, dachte so, was jetzt gerade nicht sein muss, einfach weil ich sparen möchte, habe ich so gedacht, danke Herr, kannst du mir vielleicht noch eine Gesichtscreme schenken? Ich hatte schon eine geschenkt bekommen im letzten Jahr und die war jetzt aber alle und dann traf ich meine Nachbarin und war mit denen beim Café. Auf einmal meinte ihr Freund, wäre sie nicht was für diese Gesichtscreme? Ich so, welche Gesichtscreme? Und die haben von einer anderen Freundin aus Frankreich so eine ganz hochwertige, teure, super tolle Creme, kriegen sie mehrmals geschenkt. Die hatten davon so viele und wussten gar nicht, weil sie das nicht alles benutzt. Ich so, voll gern, das wäre voll die Gebetserhörung. Ich habe schon Gott gefragt, ob er mir eine neue Creme gibt. Dann komme ich den anderen Tag nach Hause und da habe eine Tüte mit einer Apotheke mit so einem A drauf mit 18 Cremetuben und Cremes. Und für mich war das so, da weil das so eine Apothekentüte war, so Gott heilt mein Herz mit aus seiner Fülle. Und das ist noch nicht alles. Ich könnte jetzt noch weitere. Jemand hat mir einen 50-Euro-Gutschein. Wir haben so ein Zeugnis immer geteilt bei dir im Glory House, wo Marcellus ist Geld zugeflogen auf dem Bürgersteig und ich habe so gesagt, ich nehme das Zeugnis, das waren ja 50 Euro. Dann hat noch jemand einen Gutschein, Einkaufsgutschein, ich glaube, das war bei Rewe im Busch gefunden, hatte noch jemand erzählt. Ich so, ich nehme dieses Zeugnis. Und dann hat eine den Eindruck gehabt, sie soll mir einen Einkaufsgutschein schenken von Edeka und ich wollte mir davor Sachen kaufen, habe die nicht gekauft, dachte so, Herr, ich wünsche mir so gerne Äpfel. Und dann so, Gott, hier ist die Fülle meines Hauses. Jetzt darfst du mal richtig so aus der Fülle heraus schöpfen, einkaufen. Preis den Herrn. Gott ist treu. Wir dürfen ihm vertrauen. Und das ist pure Gnade und keine Glaubensleistung, sondern so eine liebevolle Einladung zu vertrauen. Danke, Jesus. Praise the Lord. Darf ich auch noch mal ganz kurz. Ich habe letzte Woche nämlich auch was Tolles erlebt. Ich habe zwei weiße Hosen, die ich schon seit 10 Jahren trage bei der Arbeit und die sind beide kaputt gegangen auf einmal. Und dann bin ich Montag vor der Arbeit, wollte ich dann losfahren, mir eine neue weiße Hose kaufen und dachte, im Winter nicht so easy. Und dann höre ich, wie der Herr sagt, fahr zu Kick. Und dann fahre ich normalerweise gar nicht hin. Genau, und ich bin dann dahin, eigentlich wollte ich zum Modegeschäft fahren und so. Und ich fahre dahin und dann war an dem Tag 50% Nachlass auf alle Sachen. Und die hatten gerade frische neue Hosen reingekriegt. Also die neue Hose, die war jetzt, da habe ich 20% draufgekriegt. Also, und die hat auch nur 7 € gekostet. Aber eine richtig gute, die mir gut steht und auch schön blickdicht und alles. Und dann habe ich noch so ein bisschen gestöbert, habe zum Beispiel diese Jacke, die hat eigentlich 20 € gekostet. Die war runtergesetzt auf 10 € und dann gab es ja 50% noch runter. Also habe ich die für 5 € gekriegt. Und dann habe ich mir gleich 2 davon gekauft. Und dann habe ich noch 2 Hosen und oder noch eine, wie auch immer, jedenfalls habe ich insgesamt für 5 Teile 20 € bezahlt. Praise the Lord, praise the Lord. Und ich möchte dazu auch noch mal ein Bild weitergeben, was ich gerade auch in der Literatur mitgenommen habe. Und da geht es auch darum, Gott will uns heilen und wir haben schon die Heilung. Wir haben nicht nur die Errettung, wir haben auch die Heilung. Das ist schon da und der Autor hat das so schön übersetzt in was ganz Weltliches. Strom gibt es hier aus der Steckdose. So, aus der Steckdose. Weil es ein Elektrizitätswerk gibt, stellt das bereit. Und auch, dass die Lampen an sind, wir machen den Lichtschalter an. Wir gehen nicht erst ins Elektrizitätswerk, wir brauchen Licht, also komm mal zu uns und mach den Lichtschalter an oder mach das Licht an. Nein, das ist schon bereitgestellt. Das ist schon bereitgestellt. Es liegt an uns, den Lichtschalter zu betätigen. So, und das müssen wir manchmal noch lernen. So diesen Lichtschalter zu betätigen, genau. Und das ist, und da können wir uns, finde ich, so super unterstützen, auch gerade mit diesen Zeugnissen, weil ich merke es, wie es mich auch wieder bestätigt, so, boah, Gott ist da, der hat alles bereitgestellt. Also auch diese Versorgungszeugnisse von dir, aber auch dieses, hey, Gott hält das, seine Hand über das noch ungeborene Leben. Halleluja. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit, in der wir leben. Das ist das Licht. So. Und lass uns das einfach nur mehren, indem wir uns da eins machen, weil auch gestern in Berlin, also, je länger man da dran ist, umso mehr wird man davon berührt, von dem Licht, von dieser Einheit, von diesem Einssein in ihm. Und das ist immer Jesus. Jesus in jedem Einzelnen hier. Halleluja, Halleluja. Und da Jesus im Lobpreis wohnt, steigen wir da ein und wirklich hau da rein, gib dich da rein, dass du ihn spürst, dass du ihn spürst, dass er da ist. Halleluja. Du wirst immer regieren, Herr. Deine Pläne werden immer zustande kommen. Niemand kann dich stoppen. Keiner ist größer als du. Keine Weltmacht, nichts, Herr. Nichts ist größer. Und du siehst uns. Jeden Einzelnen und sogar jedes einzelne Bedürfnis. Danke, Herr. Danke, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind. Dass ein ganz entscheidender Schritt schon getan ist, Herr. Nämlich, indem du in uns Wohnung genommen hast. Halleluja, wir danken dir dafür, dass deine Regierung eingezogen ist in unser Sein, in meinen Körper eingezogen ist und sich niedergesetzt hat und hat gesagt hat, ich wohne jetzt hier. Halleluja. Mehr Raum. Genau, viel mehr Raum für dich. Herr, wir geben dir unser Denken, auch besonders unser falsches Denken und sagen, ändere unser Denken. Wandel es einfach um in diese himmlischen Wahrheiten, in diese Dinge, die im Himmel so normal sind und für dich hier so normal waren, Jesus, dass du alles auf den Kopf stellen konntest. Alles verändert sich. Durch dich. Alles verändert sich durch dich. Du bist der Veränderer und der Glücklichmacher und der Friedefürst. der Frieden bringt in unsere Herzen. Halleluja. Halleluja. Shakabasita Bashita. Sita Basita Bashita Basita Basita Basita Basita Basita Basita. Ich habe mir drei Sätze aufgeschrieben zu Hause, wo ich ganz sicher bin, dass der Herr das eigentlich immer wieder tun will, aber dass er es auch heute tut. Und er hat gesagt, ich erneuere das Denken. Ich erneuere das Denken. Und ich wertschätze jeden. Und ich glaube, dass das gerade der Satz für manche Leute wirklich ein Satz ist, den sie ganz persönlich für heute mal nehmen sollten. Ich wertschätze dich. Du bist wertvoll für mich. Du bist wirklich wichtig und richtig. Hör ihn das wirklich zu dir sagen. Ich wertschätze dich, ich liebe dich. Der Wert kommt nicht dadurch, dass du so irgendwie so genial performst, sondern der Wert kommt dadurch, dass ich dir diesen Wert zugemessen habe und ihn dir immer wieder neu sagen will. Du bist so, so wichtig, so wertvoll. Und der dritte Satz ist, ich schaffe Klarheit. Und ich glaube, dass das wirklich einige wirklich hier ganz, ganz konkret auch betreffen kann, dass die für sich wirklich Klarheit brauchen. Nicht Verwirrung, nicht, oh, soll ich so machen oder so machen, ist das richtig oder ist das richtig oder soll es da längs gehen oder hier längs gehen oder was ist überhaupt richtig? Und der Herr sagt, ich schaffe Klarheit. Ich bringe Klarheit. Wenn jemand sagt, das ist hier mein Satz, der ist für mich, dann steh einfach mal auf. Wenn du sagst, das ist der Satz, den ich hören muss, dass er Klarheit bringt. Klarheit bringt in dein Leben. Halleluja. Alle Gedankenmuster, alle Sorgen, Überlegungen, all das, was dich irgendwie verwirrt und durcheinander gebracht hat, ich sage jetzt Stopp in Jesu Namen. Stopp in Jesu Namen. Und die Klarheit des Herrn geht auf über dir. Und die Klarheit des Herrn, Judith, sie geht auf über dir. Sie bringt Licht in das Dunkel. Und Klarheit hervor. Halleluja. Halleluja. Danke für deine Klarheit. Ruhe und Frieden, Ruhe und Frieden. Ich spreche Ruhe und Frieden über den Gedanken. Sortierte, entspannte, ruhige Gedanken. Esther, spiel einfach weiter. Ihr könnt stehen bleiben, ihr könnt euch wieder hinsetzen, wie ihr das gerade jetzt angenehm findet. Aber nehmt genau die Zeit jetzt, damit dieser Frieden, diese Klarheit und diese Sortierung wirklich Platz nimmt in euch. Dass sie sich da so richtig reinarbeiten kann. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Vertraust du mir, mein Kind? Vertraust du mir, mein Kind? Vertraust du mir? Ich mache alles neu, ich mache alles neu, alles neu, alles neu. Frieden, Frieden, Frieden. Halleluja, danke, Jesus. Danke, Vater, für den Frieden. Danke, Herr, danke, Jesus. Glaubst du ihm? Vertraust du ihm? Er sagt die Dinge nicht einfach nur so, um schöne Worte zu machen. Er sagt das, weil er weiß, wie nötig wir das eine oder das andere haben. Wie dringend nötig es ist. In so bewegten Zeiten und auch in manchmal so schwierigen Zeiten auch, ist der Friede Gottes, was eigentlich essentiell ist. Also jeder, der schon mal in einer gewissen Unruhe sich befunden hat, weiß, wie gut es tut, wenn Friede kommt und wenn das System, Körper, Blutdruck, Herzschlag, alles zur Ruhe kommt und wirklich, es ist so kurz bevor wir einschlafen, kennen wir das auch, so dieses dass wir in diese Ruhe übergleiten. Und der Herr wünscht sich so sehr, dass wir in dieser Ruhe all die Dinge wirklich mit ihm bewegen können und besprechen können und dass der Friede weiter unser Gradmesser ist für all die Entscheidungen, die wir treffen. Denn wenn da kein Frieden drauf ist, dann sag ich dir, dann lass es so lange liegen, bis der Friede da ist. Bis die Klarheit da ist für eine bestimmte Sache. Und mach dir nicht so viel Gedanken darüber, wenn es alles noch nicht ist oder wenn es ein bisschen länger dauert. Er ist doch der Friedefürst. Mal davon abgesehen, dass er noch ganz viele andere Sachen auch ist, aber er ist der Friedefürst, der auf seinem Thron sitzt und regiert, und dabei echt keinen Stress hat. Selbst wenn er die ganze Welt betrachtet und alle Probleme, die es auf diesem Planeten gibt, kann er entspannt dort sitzen. Und das liegt einzig und allein daran, weil er alle Probleme gelöst hat. Er hat sie alle gelöst. Und das sagt er auch zu dir. Glaub mir das mal, dass ich alle deine Probleme gelöst habe. Das heißt doch auch, dass wir sie nicht lösen. Er ist doch der Erlöser. Wir müssen sie ja nicht lösen. Er hat sie ja gelöst. Und im Anschauen auf ihn, in dieser Betrachtung, dass die Dinge für ihn nicht, ich sag mal, völlig aus dem Ruder gelaufen sind, sagt er doch auch, vertrau mir einfach. Sprich mit mir, bring mir deine Sachen, aber ich regel das. Ich habe da Lösungen für, und zwar für alle Sachen. Und ich bin so froh, dass wir heute schon ein bisschen Zeugnis auch hören konnten und einfach merken, ja, das war sicher auch für dich, Judith, eine Durststrecke, wo man dachte, meine Güte, wann hört das denn endlich mal auf? Aber der Herr kommt nicht zu spät. Und zwar bei niemand von uns. Er kommt nicht zu spät. Und auch wenn es aussichtslos, vielleicht auch aus ärztlicher Sicht manchmal schon so aussichtslos aussieht, so wie du das erzählt hast, Olivera, und man denkt, naja, also kein Herzschlag, ist ja eigentlich irgendwie klar, ne? Medizinisch ist doch klar, was dann los ist. Für den Herrn ist auch das kein Problem. Er ist das Leben. Er ist das Leben. Und wir danken dir, Herr, dass du das Leben bist und dass dieses Leben in unseren Adern pulsiert und dass dieses Leben immer wieder neu Leben hervorbringt. Leben, das nicht nur einfach wie so eine Blume lebt, sondern das ist Leben, was Leben hervorbringt im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist nicht nur so, du bist eine schöne Blume und du blühst hier irgendwie und alle gucken dich an und sagen, toll. Es ist, als würdest du ein ganzes Beet von Blumen damit sehen können, einfach mit dem Leben, was du bekommen und geschenkt bekommen hast. Du hast die gleiche Schöpferkraft Gottes in dir, mit der du auch bei anderen Leben hervorbringen kannst. Das ist wunderbar. Und je entspannter wir sind und je zuversichtlicher und je mehr wir dem Herrn zu 100% vertrauen können, desto mehr wirst du sehen, wie es um dich herum alles aufblüht. Wie alles gut wird. Halleluja. Halleluja. Kannst du mal eine Runde atmen. Vor allen Dingen diese ganzen Gedanken, die du dir so machst, wie das wohl werden würde vielleicht, oder ob es dafür irgendwann hoffentlich mal eine Lösung gibt. Es gibt für alles eine Lösung. Halleluja. Ja, ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, aber der Herr ist ja da, der lebt in mir und der ist für mich und der weiß alles, ne? Und der weiß auch, was er heute sagen will. Der hat dich auch wertgeschätzt. Und der schätzt mich wert und der schätzt der euch. Der schätzt dich nicht, sondern der wertschätzt dich. Der wertschätzt mich, danke. Und der wertschätzt dich, liebe Christine. Und genau, der wertschätzt mich richtig dolle und ich mich jetzt auch. Und sogar ohne Brille mache ich das jetzt. Das ist euer Risiko, dass ich... Ich weiß gar nicht, wo die erste Seite ist. Moment. Gut, okay. Also ich wollte ein bisschen was von meiner Begeisterung über den Hebräerbrief erzählen. Den finde ich ja so cool, weil das geht immer um besser. Kennt ihr das? Wenn irgendwas besser ist, ist das Alte, ne? Das Alte ist gut, aber das Neue ist besser, genau. Danke, lieber Andreas. Mal schauen. Genau, das Alte ist gut, das Neue ist besser, ne? Alte Weine in alte Schläuche und neuer Wein in neue Schläuche. Nicht der Alte in die Neue und so weiter, sondern er ist besser. Hebräerbrief ist geschrieben von, ich nehme an, von Apollos, aber viele sagen von Paulus. Luther sagt Apollos. Ich bin eher so für Luther da in diesem Bereich, weil Paulus sonst andere Briefe schreibt und die hören sich und sehen sich gar nicht ähnlich dem Hebräerbrief. Und da wird eben beschrieben, dass, was die Propheten früher gesagt haben, das ist jetzt zustande gekommen. Heute spricht Gott durch seinen Sohn. Und es fängt an mit Gott und es fängt gleich an mit Gott, wie er heute durch seinen Sohn spricht. Meine Bibel habe ich auch vergessen. Und dass eben dieser Gott, ja, dass dieser Gott der größeren Verheißung ist, genau. Heute spricht Gott durch seinen Sohn. Und es geht eigentlich darum, auch beim Hebräerbrief geht es ganz besonders darum, dass Gott der Höchste ist. Dass wir keine Engelanbetung mehr machen, sondern dass wir Gott anbeten. Die Engel müssen Gott anbeten. Wir beten Gott an, aber wir beten keine Engel an. Die Engel, das ist noch viel zu klein. Die Engel, wird alles gut. Die Engel beten Gott an und wir beten Gott an. Und genauso das Universum, da waren Menschen dort, die meinten, das Universum, das hatten wir doch auch bei der Leiterschaft irgendwie, bei dieser, ne, da wurde auch das Universum plötzlich so erwähnt, das Universum muss auch Gott anbeten. Und Gott ist ein ewiger Gott. Und wenn man sich so die Ewigkeit vorstellt, ist das so ganz witzig, weil sagen wir mal, ich wäre jetzt Gott, ne, schwierige Vorstellung, es tut mir auch jetzt ein bisschen schwierig für euch, aber sagen wir mal, das wäre die Vergangenheit, das wäre die Gegenwart, oder sagen wir mal, der Block so ist die Vergangenheit, der Block ist die Gegenwart und der Block wäre die Zukunft, dann mache ich einfach nur als Gott Stippvisiten. Ich gehe mal dorthin, ich gehe mal dorthin und ich gehe mal dorthin, weil Gott ist ein ewiger Gott. Der braucht keine Zeit, der macht Stippvisiten. Und das ist auch der Einzige, wo man sagen kann, oh Gott, das hat mich so bekümmert vor 4 Jahren. Diese Maria, die hat mich so fertig gemacht und irgendwie bekümmert mich das so. Und ich möchte, dass du das heilst, aber ich möchte auch, dass du diese Maria da irgendwie änderst. Und obwohl die Maria jetzt wo ganz anders wohnt als vor 4 Jahren, kann Gott, unser Gott, ist in der Lage, zur Maria zu gehen, mein Herz zu heilen. Und dann sage ich, aber was ist denn übermorgen, Gott? Was ist denn übermorgen? Und dann sagt er, da ist auch schon, I took care of it. Ich habe mich schon darum gekümmert, um die Zukunft. Es ist nämlich schon alles fertig. Und das fällt uns schwer. Ich finde es schwer, einfach mir vorzustellen, dass Gott bereits den Sieg über mein ganzes Leben hat. Das fällt mir auch besonders schwer, weil ich einfach denke, der weiß ja schon alles. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Wenn ich weiß, dass Gott weiß, was ich in 10 Jahren mache, finde ich irgendwie komisch. Und aber er weiß eben alles. Und damit müssen wir uns zurechtfinden, dass er den Sieg bereits errungen hat. So, und den Sieg hat er erstmal errungen über den sogenannten, also Gott hat ja die Menschen geschaffen und er sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde uns ähnlich und sie sollen herrschen. Also einmal über die Tiere, über die Pflanzen und so weiter. Sie sollen sich das zu eigen machen und sie sollen herrschen. Und Gott sagt, er hat uns in seinem Ebenbild gemacht und das ist eine ganz wichtige Sache. Weil da ist so viel Göttliches, so viel Wunderbares in die Menschen gelegt, dass Gott uns nicht so lassen konnte, wie wir waren. Nämlich verkauft unter die Sünde, sozusagen Fremdherrschaft, hat sich uns zu eigen gemacht und wir kamen aus diesem Gefängnis nicht heraus. Die Fremdherrschaft war so, und wir Menschen haben gedacht, wir schaffen das schon. Aber wir haben unsere Gott, der Mensch im Paradies lebte von Gottes Bestätigung. Er lebte nicht davon, was er richtig macht oder was er falsch macht, sondern er lebte ganz nur aus der Bestätigung Gottes heraus, wie wir später dann noch bei Jesus sehen, wo er sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Daraus lebte auch Jesus. Und so lebten auch damals die Menschen im Paradies, es waren ja nur 2, und die lebten aus diesem Wohlgefallen, aus dieser wunderbaren Harmonie in aller Unschuld mit Gott. Und dadurch, dass sie im Ebenbild gemacht wurden, weil da Göttliches drin ist, weil das Gottes Idee ist, weil er sich danach ausgestreckt hatte, weil er aus seiner Ewigkeit heraus oder in dieser Ewigkeit oder wie auch immer so einen Platz machen wollte, indem er mit den Menschen eine Beziehung hat, mit ihnen spricht, mit ihnen Gemeinschaft hat, von Herz zu Herz ihnen zuhört, sie hören ihm zu, ein Friedensreich, eine Oase schaffen wollte in diesem wunderbaren Platz, der auch äußerlich schön war. Er war immer, also 100% wollte er seine Menschen zurückhaben. Es war sein Ebenbild. Er hätte nie aufgehört, uns zurückhaben zu wollen. Aber die Dunkelheit kam und die Menschen haben vergessen, aus wem sie gehauen sind. Gott sagt, den Felsen, der dich gezeugt hatte, verwarfst du und vergaßest den Gott, der dich geboren. Die Dunkelheit hat sich über den Menschen gestellt und sie wurden aus einem Felsen gehauen. Ist das nicht wunderbar? Es ist wie eine Geburt. Also wir haben das Gleiche wie Gott, der uns geboren hat. Das ist eine Vaterschaft. Es ging schon damals darum, dass er seine Kinder zurückhaben wollte. Und die Kinder, die sogenannten, die jetzt aber völlig verformt waren, mit einer falschen Identität, mit allem irgendwie jetzt in einem Gefängnis, wertlos, sie hatten keinen Wert in ihren Augen mehr, die hat sie eben nicht mehr Gott sehen lassen. Aber Gott war ja nicht in der Dunkelheit. Und er sagte, so hoch meine Gedanken sind und über eure und meine Wege höher als eure, denn so hoch der Himmel ist über der Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure. Der Mensch hat versucht, die Bibel sagt, kann der Leopard die Farbe oder die Flecken seines Felles verändern? Kann er das? Ganz klar, er kann es nicht. Und genauso konnte die alte Kreatur diese Flecken, diese komische Wertlosigkeit, diese komische Ziellosigkeit, dieses Gefängnis, was ihn nicht über den Tellerrand hat blicken lassen, konnte die alte Kreatur nicht beseitigen. Und Gott hat in der Bibel im Prinzip immer und immer wiederholt, dass sie es nicht können. Aber die Menschen haben immer noch versucht, so ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen Make-up über diesen Fleck und vielleicht ein bisschen Farbe über diesen Fleck. Aber es nützt einfach nichts. Und er sagt, so viel höher sind meine Wege. Also im Prinzip, meine Wege und eure Wege haben nichts miteinander zu tun. Und so ist Religion so ein trauriger Versuch, irgendetwas zu verbessern, weil da gibt es mehrere Dimensionen und die sind nicht erreichbar auf dem Weg des Fleisches oder der Religion. Und dann fängt er an zu erzählen, anstatt der Dornen werden Zypressen wachsen und anstatt der Hecken Myrten. Also es kommt etwas völlig Neues, denn es ist unmöglich, wenn ein Baum mit schlechter Frucht, kann man nicht die Frucht ändern, man muss den Baum ändern. Und jetzt kommen so meine Lieblingsverse, die ich so schön finde, die habe ich jetzt fett, da kann ich besser lesen. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen? Und da sieht man wieder, aus welcher Liebe heraus, aus welchem, ja, wie würde ich sagen, Wump, ne, Gebärmutter, also wir kommen aus seinem Innersten heraus sozusagen. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? So sieht Gott die Menschen, die er geschaffen hat, die kamen aus seinem Eingeweide, aus seinem Innersten. Und ob sie seiner vergessen, und das haben sie, so will ich doch deiner nicht vergessen. Denn der ist ja ewig und er sitzt im Licht. Er hat alles unter Kontrolle, nur wir konnten ihn aufgrund der Dunkelheit nicht sehen. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, deine Mauern sind immer da vor mir. Das ist doch wunderbar. Und wenn er sagt, immer da, dann haben wir diese Ewigkeit. Also wenn man sich das so überlegt, denkt der andauernd an dich, Enno, oder an dich, Jorma, oder an mich. Er denkt andauernd an diese Mauern. Es ging damals um Jerusalem im Exil. Und Gott hatte schon die Mauern, wie er es geplant hatte, ständig vor Augen und sagte, deine Erbauer eilen herbei und die Verderber, die bringe ich schon weg. Also er hat diesen Bauplan von jedem von uns direkt vor Augen. Und das finde ich beruhigend, wenn ich so etwas höre. Dann bin ich sehr froh, weil ich dann weiß, wie wichtig ich bin. Wie wichtig ich für meinen Gott bin. David sagt im Psalm, ich glaube 139, sagt er, ich bin wonderful and fearfully made. Also ich bin wundervoll und würdevoll. Also würdevoll und respektvoll geschaffen. Also ich bekomme Respekt. Gott respektiert seinen Menschen. Er respektiert ihn. Er ehrt ihn. Er macht nicht irgendwie auch, die sind ja so süß, so niedlich, sondern er hat in jedem Menschen etwas reingesteckt, was eine gewisse Ehre, die Würde in diesem Menschen drin hat. Und das haben wir. Wir haben in uns diese Ehre, diese Würde, etwas Besonderes haben wir in uns. Etwas ganz Besonderes. Und je mehr wir uns Gott nähern, desto mehr Grenzen bekommen wir auch. Ein Kind, was gut geliebt wurde, das lässt sich nicht alles. Das geht auch nicht mit jedem mit. Und das lässt sich auch nicht alles gefallen. Und je näher wir Gott kommen, desto weniger lassen wir uns gefallen. Das heißt jetzt nicht, dass wir plötzlich aggressiv werden oder komisch, sondern wir spüren halt, stopp, das bin ich nicht. Ich bin die Tochter des allerhöchsten Gottes. Wir sind die Kinder des allerhöchsten Gottes. Und das machen wir aber nicht kognitiv, sondern das Wort in uns schafft Grenzen. Denken wir mal an den barmherzigen Samariter. Ne, der hat ja da mit Brot und Wein diese Kreatur, diesen Halbtoten, ich erinnere mich jetzt nur schwach, haben den Halbtoten da irgendwie geheilt oder behandelt und dann versorgt, Dankeschön. Und dann wurde er sozusagen in die Herberge gebracht und schwupp war der Samariter weg. Ne? Es gibt ja den einen oder anderen, die meinen irgendwie, oh, jetzt muss ich noch weitermachen, ich muss mich doch um den kümmern, was ist denn eigentlich los mit mir, ich kann den doch jetzt einfach nicht alleine lassen in der Herberge. Doch, ganz ehrlich, du kannst den jetzt allein lassen in der Herberge, weil hier ist eine Grenze und die Grenze sagte bis hierhin und nicht weiter und dann kommt jemand anders, der macht weiter und es wird super. Da hat der wiederum andere Grenzen. Ja, aber jeder hat seine Grenze, wie wir auch jeder unseren Bereich hier haben in der Gemeinde. Keiner ist besser als der andere. Wir haben alle unsere Bereiche. Wir sind sozusagen Steine, wie sagt Petrus, irgendwie edle Steine oder so auferbaut zu einem, irgendwer weiß bestimmt den Vers, ne? Und Petrus hat das so richtig gefallen, weil er ja Stein genannt wurde. Und das mochte er gerne. Und deswegen hat er auch in dieser Sprache mit Sicherheit weitergeredet, ja? Dass wir wunderbare Edelsteine sind, wir jetzt hier so in den Augen unseres Papa Gottes. Genau, so. Und genau, der Hebräerbrief, ja, bin ich jetzt irgendwie abgerückt von dem Hebräerbrief. Was mir so gefällt, ist dieser Melchisedek, ne, der keinen Vater hatte und keine Mutter hatte. Ja, der ist das Bessere als der Aaron. Ja, das ist eine ewige Priesterschaft. Spricht von Jesus, dieser Melchisedek, ja, spricht von einer Priesterschaft für immer und ewig. Wir haben unseren Hohepriester da oben sitzen und das Schöne ist, dass der uns auch Priester nennt. Priester nämlich und Könige. Ein auserwähltes Priestertum sagt Gott zu uns. Wie kann das nur gehen? Durch Sohnschaft. Ganz allein durch Sohnschaft. Anders geht das gar nicht, ja. Nur durch dass ich den gleichen Samen in mir habe wie dieser Priester, kann ich auch Priester sein. Genau. Ganz recht. So, und genau, da gibt es so drei Bücher in der Bibel, die mich so faszinieren. Einmal das eben mit diesem Hebräerbrief, der da auch sofort auf Gott losgeht und sagt, Gott, du hast früher durch die Propheten, aber jetzt durch deinen Sohn und du bist der Höchste und bist der Ewige. Und es geht einfach so um die Essenz Gottes. Und dann erster Buch Mose, im Anfang schuf Gott, da ging das auch gleich mit Gott los. Welchen Anfang meint er? Natürlich unseren Anfang, Gott hat nämlich keinen. Und da handelt es immer davon, ich bin der Ewige, ich bin allein Gott, neben mir ist keiner und es gibt kein Eben. Die einzigen Ebenbilder sind meine Menschen. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, weshalb wir so traurig sind, wenn jemand verstirbt oder wenn uns jemand verlässt, weil es gibt keinen, der so ist wie diese Person. Genau wie Gott als Ebenbild sind wir auf dieser Welt, wir sind einzigartig. Wenn einer von uns geht, dann fehlt etwas ganz Spezifisches. Deswegen sind die Leute ja auch so ein bisschen, ja, die versuchen sich immer zu vergleichen und so weiter. Und dann, aber selbst der Zwillingsbruder kriegt es nicht hin. Wir können uns in dem Sinne nicht finden. Ich glaube, wir finden uns erst, wenn wir Gott finden. Alles dreht sich für Gott um den Menschen und für den Menschen dreht sich alles um Gott. Und wenn wir diese Beziehung bekommen, dann werden wir uns selber finden. Aber wir brauchen uns gar nicht finden, weil wir wollen ja Gott finden. Und in diesem Rahmen haben wir uns dann gefunden. Ein bisschen kompliziert, aber so scheint es zu sein. So. Und einer, der mich wirklich fasziniert, nämlich es gibt nämlich noch ein Evangelium, was anfängt, im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und das Wort war, und das Wort war mit Gott und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns und so weiter und so fort. Das ist das Johannesevangelium. Und das finde ich auch so bezeichnend, weil es geht gleich im Anfang war das Wort. Es geht gleich los, nicht das Wort war mal irgendwie und wir haben ihn gesehen und da gab es das Geschlechtsregister. Im Anfang war das Wort Stopp. Das war im Anfang bei Gott und es war Gott. Klare Fakten am Anfang. Und dieses Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und im übertragenen Sinne und nichts wurde geschaffen, was nicht aus diesem Wort geschaffen ist. Zum Beispiel im Hebräerbrief steht, dass dieses Wort unter diesem Wort, das hält alle Dinge hoch, hält sie fest. Also ich meine, jetzt sage ich mal Berg, Berg, Berg, Berg, Berg, Berg, Berg, das Wort hält die Berge fest, das Wort hält das Universum fest, das Wort hält jeden von uns fest und so ist auch nichts geschaffen, was geschaffen ist, außer durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist unser Fundament und dadurch ist alles geschaffen. Der Johannes hat etwas begriffen. Er hat tief begriffen. Er hat ja auch die sieben Ich Bin's gesagt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin das Licht der Welt. Und was ist er noch? Er ist bestimmt noch was. Ich hab's gerade. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Also der Johannes hat da etwas verstanden. Und der Johannes hat die Ewigkeit verstanden und er hat auch verstanden, diese Ich bin's von Gott. Er hat irgendwie begriffen, dieser Gott, aber er hat diese gute Hirte, ist ja auch jemand, der einen liebt, der einen wertschätzt, der einen nicht verloren lassen will. Und das Brot ist etwas, was einen nährt, ja, wenn ich das Brot, Jesus sagt, meine Speise ist dem Willen Gottes zu tun, da brauchen wir gar nichts essen. Wenn wir den Willen Gottes tun, ja, dann sind wir genährt. Natürlich sollen wir irgendwann auch was essen, ja, aber es geht nicht darum. Ja, es geht nicht ums Essen, es geht wirklich um und das Brot des Lebens, und das hat er alles verinnerlicht. Und dann hat Johannes so eine besondere Eigenschaft plötzlich gehabt. Er hat nämlich gesagt, ich bin der, den Gott liebt. Ich bin der Jünger, den Gott liebt. Hey Leute, ich bin der Jünger, den Gott liebt. Und er hat sich damit in so eine Tiefe, ich glaube auch reingeredet durch seine Offenbarung und durch das immer wieder wahrnehmens, ich bin der, den Gott liebt. Nicht der Gott liebt, sondern den Gott liebt. Und das hat eine wunderbare, also wenn man sich das Leben von Johannes anguckt, ist das ein ganz interessantes Leben. Der hat alle überlebt mit ich bin der, den Gott liebt. Der hat sie alle überlebt. Johannes sollte den Märtyrertod sterben. Er wurde in ein Bassin gelegt mit Öl. Mit einem Ölbad, das sagt Frank immer, ich finde, in so ein Öl, heißes, blubberndes Öl, das überlebt kein normaler Mensch. Johannes ist immer so aufgepoppt, wieder nach oben. Und dann haben sie gesagt, okay, wir bringen ihn mal auf die Insel Patmos. Ich meine, er muss Brandblasen gehabt haben, von oben bis unten. Und hat dort, ich bin der, den Gott liebt. Hat er gesagt, ich bin der, der Gott liebt, als er in diesem Wasser war, in diesem Ölbad. Ich bin der, der Gott liebt. Als er nach Patmos kam, das tat bestimmt alles weh. Ich bin der Gott liebt. Und da hat er sein Herz aufgemacht. Ich bin der, den Gott liebt. Und dann kam die Offenbarung. Johannes war einer der Apostel, der hat die ganzen Gemeinden in Offenbarung, der hat diese ganzen Gemeinden gegründet. Und dann kam die Offenbarung noch dazu mit wunderbaren Dingen, die er vorher weder gesehen noch gehört hat. Das ist Johannes, das ist etwas Besonderes, ja. Und Johannes hat nicht gesagt, er hätte ja auch sagen können, mein Gott, ich sitze hier und warum predige ich jetzt nicht? Es ist Pfingsten, warum predige ich nicht? Oder ich bin hier im Boot und der Petrus, der springt jetzt gerade raus aufs Wasser. Und jetzt ist er mal kurz weg, was ist los? Aber ich sitze hier noch immer in dem Boot, meine Güte, vielleicht will Jesus, dass ich auch was Besonderes mache. Johannes war ganz entspannt, weil er wusste, er ist der Jünger, den Gott liebt. Und in dem Moment, wo wir wissen, dass wir der Jünger sind oder die Person oder die Frau oder das, die Gott liebt, der wusste ganz genau, der Jesus kommt auch noch zu mir. Ich sitze zwar hier im Boot, mache gerade gar keine Sprünge und Pirouetten auf dem Wasser, aber der kommt auch noch zu mir. Und er wusste das und konnte darin ruhen. Und ich glaube, in dem Moment, man muss sich das vielleicht vorstellen, stellt euch mal vor, ihr guckt einen Film, so ein Tatort. Ich gucke ja gerne mal einen Tatort. Da gibt's dann die Leiche, da gibt's den Kommissar, da gibt's dann irgendwelche Leute, die sind verdächtig. Jetzt stellt euch mal vor, jemand ist hier die Leiche und fängt an, irgendwie ganz komisch zu werden und neidisch zu werden auf die anderen und anzufangen, irgendwie Schlüsse zu ziehen, wer es gewesen sein könnte. Erstmal wusste die Leiche ganz genau, wer es war. Und zum Zweiten ist die tot. Ja, und wenn wir uns so definieren würden, wie in einem Stück, wie in einem Schauspiel, nehmen wir einfach gerne den Tatort, ich kann auch was weiß ich, die Biene Maya, ist mir egal. Also irgendein Schauspiel nehmen und jeder hat seine Rolle. Dann wird überhaupt nichts passieren. Dann ist keiner mehr neidisch. Alle wissen, ihre Zeit kommt noch. Jeder ist ausgestattet ganz genau mit seinen Gaben für seine Rolle. Nicht für die der Leiche, sondern für die des Kommissars. Jeder ist ausgestattet mit genau der Rolle, die sie spielen muss oder er. Und dann haben wir tatsächlich, und Gott ist der Regisseur, Gott ist der alles geschrieben hat. Gott ist der das Ende schon weiß. Und wenn wir mal rausspringen aus der Rolle, dann muss Gott uns immer wieder reinholen. Das ist anstrengend, ja. Er möchte ja, dass wir dieses Spiel gut beenden. Ja, damit wir zusammen ein wunderbares Stück sind für die Welt. Ja, wir wollen ein wunderbares Stück sein für die Welt. Ja, dass man uns sehen kann, wie wir alle zusammen, wie zum Beispiel ein Wein oder ein Traubensaft, nur funktioniert, wenn man die kleinen Bärchen zerstört und hinterher weiß man, wenn man den Wein oder den Traubensaft nicht mehr trinkt, da trinke ich jetzt Janine oder ist das jetzt die Esther? Es ist einfach insgesamt ein schönes Getränk. So, und das wollte ich uns auf den Weg geben. Ich bin der Jünger oder die Frau, die Gott liebt. In Jesu Namen, Amen. So viele Facetten. Passt doch gut zu dem, was Gott zu mir gesagt hat. Zu den drei Sätzen. Dass wir wirklich wertvoll sind. Wertvoll. Wie ein Schatz ist auch wertvoll. Für Gott bist du total wertvoll. Du fühlst dich nicht immer so, aber... Also, wenn er dich macht, also wenn er schon Überlegungen anstellt, wie du aussehen sollst und wann du leben sollst und wo du leben sollst und mit wem du leben sollst und wie viele Kinder du vielleicht hast oder auch wie viel du nicht hast und wie groß deine Familie ist. Und also ich meine, jedes Detail, ja, hat er geplant. Wenn du dir vorstellst, dass du etwas planst, ja, also darfst du auch mal was planen, was planen, dann und jemand würde diesen Plan in der Luft zerreißen. Wie würdest du dich da fühlen? Irgendwie nicht so gut, oder? Und wenn du da so viel reingesetzt in diesen Plan, so viel Überlegung, so viel Genialität, so viel Schöpferkraft, so viel, vielleicht hast du schon auch, so Architekten machen manchmal ja tatsächlich schon, bauen das schon so hin, wisst ihr, so klein. Und dann kann man schon angucken, wie die Brücke aussehen soll oder wie das Gebäude aussehen soll. Und da würde jetzt einfach einer kommen und sagen, und die ganze Kiste ist, wisst ihr, Gott hat minutiös geplant, wie viele Haare du auf dem Kopf hast. Also beschwer dich nicht, wenn es zu wenig sind, okay? Ich habe da aber einen Plan, wie man auch zu mehr kommt. Aber gut, das ist ja nochmal was anderes. Wir sind so, so wertgeschätzt von ihm. So wichtig. Rede dir nicht ein und lass dir vor allen Dingen nicht einreden, dass du nicht wichtig bist. Oder mit der Rolle, die du hast, zur Zeit vielleicht nicht zufrieden bist. Ja? Das schafft Unruhe in deinem System. Wirklich, das schafft Unruhe. Wenn du mit deiner Rolle nicht zufrieden bist, ja? Und da immer denkst, ich will der Kommissar sein und nicht diese blöde Leiche, die immer da sowieso schon völlig mausetot ist und die taucht einmal auf in diesem Film und danach taucht die überhaupt nicht mehr auf, ja, falls man die überhaupt sehen kann und immer nur dieser Kommissar, falls ich mal im Bild bleibe, versteht ihr? Dann ist das schwierig zu leben. Wenn du aber weißt, dass du der Liebling des Vaters bist und dass du in jedem Fall auch dran kommst, und dass du deinen Platz finden wirst und dass dieser Platz auch nicht, anders ausgedrückt, wenn du dir denkst, ja, der ist ja in der letzten Reihe. Ja, wer weiß, wie wichtig die letzte Reihe ist, versteht ihr? Wer beurteilt denn bei all diesen wunderbaren Plänen, die Gott gemacht hat über deinem Leben, dass die letzte Reihe, die Schlechteste ist. Das ist eine ganz wichtige Reihe. Gott hat sich so viele Gedanken gemacht über dir. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe eine Zukunft und eine Hoffnung. Das sagt Jeremia 29, 11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Der hat Gedanken über dich. Der denkt. Der ist nicht untätig oder so. Seine Augen sind auf dich gerichtet. Gedanken des Friedens. Nicht des Leides. Eine Zukunft. Hoffnung. Das ist das, was er denkt. Und was denkst du nun, wenn der Herr einen Plan macht über deinem Leben? Also das sind ja seine Gedanken über deinem Leben mal sehr grob zusammengefasst. Wirft er das weg, wenn du nicht richtig performst? Nein. Warum nicht? Woran liegt das eigentlich? Gott hat totalen Glauben an seine Schöpfung. wenn er sich Gedanken darüber machen würde, ob dieses Universum zusammenbricht, ob er eventuell eine kleine Schraube vergessen hat, oh Gott, wacht nachts auf, er schläft zwar nicht, aber macht ja nichts, die Schraube, das Universum. Nee, denkt das doch nicht. Versteht ihr? Er hat die Schrauben nicht vergessen. Jedes Detail ist exakt aufeinander abgestimmt. Die ganze Natur würde hier zusammenbrechen, wenn ein einziges Detail vergessen werden würde. Aber er hat kein Detail vergessen. Bei dir übrigens auch nicht. Er kann das nicht. Gott ist so groß in seiner Schöpferkraft, dass wenn wir uns die Frage stellen, ja, also seine Gedanken sind Zukunft und Hoffnung, kein Leid, Frieden und so weiter, ja toll, super, geht mir jetzt aber jetzt gerade nicht so, ne, fühlt sich auch nicht so an. Und ich habe ja gefragt, wieso ist es eigentlich so, dass Gott so sehr an seine Schöpfung glaubt? Ganz einfach, er ist perfekt. Er ist perfekt. Er ist so perfekt. Er vergisst gar nichts, keinen einzigen Tag, an dem du lebst, keine Stunde, nichts, gar nichts. Und alles folgt einem Plan. Ob das ein Noah ist, der eine Arche baut, oder ob das ein Gideon ist, der mit 300 Mann irgendwas zustande bringt, oder ein Jericho, die das Feld durch drum spazieren, na, und so weiter. Wenn du dir hier einen Flugzeugbauer vor 100 Jahren vorstellst, bisschen mehr noch rückwärts, 120 vielleicht, wir sind ja schon in 25, also noch so um 1900. Try and error. Hoffentlich fliegt die Kiste. Oh, abgestürzt. Ja. Aber wenn Gott ein Flugzeug plant, da ist nichts Try and Error. Das ist von vornherein perfekt. So wie du perfekt bist. Und so sieht er uns auch. Und deshalb hat er wirklich Glauben. Und das Wort sagt an einer anderen Stelle, wo Jesus die Jünger lehrt, also der geht da mit ihnen da, so ist man wieder unterwegs, dann kommt da diese Feigenbaumgeschichte, dann verflucht er den Feigenbaum und dann ist der Feigenbaum anschließend am nächsten Tag, sehen Sie das dann. Und dann kommt ja diese Aufforderung sozusagen, dass man da zu Bergen sprechen soll, ne? Und dass die sich dann hinwegheben und so. Und dass es darum geht, dass die Glauben haben sollen. Glauben in was denn überhaupt? Eigentlich Glauben in das, was Gott bereits geschaffen hat. In das, was Gott bereits getan hat. Und jetzt reden wir gerade nicht über die Natur. Du kannst auch über das Kreuz reden. Du kannst auch über Jesus reden. Perfekter Plan. Manche sagen, wieso ist denn hat das so lange gedauert? Habe ich mich mal gefragt, wieso das so lange gedauert hat. Hätte ja schon mal früher kommen können. Also wieso muss man da so eine irre Strecke laufen da, völlig unter Knechtschaft, ne, so wie du gesagt hast, und dann dauert das da 4000 Jahre, bis Jesus da auftaucht. Bin ich Gott? Bin ich hier der Flugzeugbauer? Nein, bin ich nicht. Und das ist das Gute daran, dass ich das nicht bin, sondern dass ich ganz beruhigt hier stehen kann und sage, ich bin der Liebling des Vaters. Ich bin total wertgeschätzt. Und ich bin richtig gut gemacht worden. Und es ist gut, wenn wir selber das auch über uns sagen können. Wenn wir uns wirklich in den Spiegel gucken können und sagen können, ich bin richtig gut gemacht worden. Ich bin in der Lage, das zu denken, was Gott denkt. Weil ich sein Wort habe. Und weil alles darauf gegründet ist. Dass das Ding hier über uns nicht zusammenstürzt, liegt übrigens auch daran. Es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die hat der Architekt hier tatsächlich berücksichtigt und deshalb kracht hier das Haus nicht ein. Und dass ich hier nicht rumschwebe, liegt auch an einem Gesetz, nämlich an dem der Schwerkraft, dass ich hier fest auch wenn ich heute keine Schuhe anhab, weil die sind in meinem Koffer und der Koffer ist zu Hause. Hurra, ich habe ihn vergessen. Nun gut, macht ja nichts, alles andere ist mir zu warm. Das liegt daran, dass er das so gemacht hat. Und er fordert uns auf, dass wir den gleichen Glauben wie er, er hat ja Glauben in uns oder in mich oder in dich. Er glaubt, dass das, was er geplant hat, liebe Esther, was er für dich geplant hat, er glaubt, dass das zustande kommt. Hast du darüber mal nachgedacht? Er glaubt doch tatsächlich, dass das zustande kommt. Und zwar nicht so rum, wie ich, man kann das ja so rum und so rum sagen, ne? Er ist sich ganz sicher, dass das zustande kommt. Die Dinge, die er geplant hat und die essentiell für dieses Leben sind, also für deins jetzt in dem Fall oder für meins, die kommen zustande. Und da kannst du alles auffahren auf diesem Planeten, jede Macht, jede Herrschaft, das haben wir schon gesungen, an Gott kommst du nicht vorbei. Wenn Gott einen Plan hat für Jesus, dass der am Kreuz endet, dann muss es mindestens schon mal Römer geben. Habt ihr darüber mal nachgedacht? Man ist ja vorher, haben die ja da so nicht umgebracht. Die haben die umgebracht, die Leute. Ja, aber die haben die ja nicht als, also ich rede jetzt nicht von den Römern, ja, die haben das gemacht, aber davor, die ganzen 4000 Jahre davor, da hat man die vielleicht einfach nur weggemordet oder weggemeuchelt. Aber das Wort hatte doch gesagt, dass da jemand an diesem Pfahl muss, an dieses Holz da. Also kommt es zustande. Also gegebenenfalls gebrauchen wir auch noch die Römer. Versteht ihr, was ich sagen will? So ist es doch aber auch in deinem Leben. Was Gott für dein Leben geplant hat, was er für dein Leben geplant hat, kommt zustande. Und er fordert uns auf, dass wir auch diesen Glauben haben. Hab den Glauben Gottes. Versteht ihr? So wie Gott Glauben an mich hat, sagt er, hab den Glauben Gottes. Aber nicht, so jetzt hab doch endlich mal den Glauben Gottes. Also jetzt streng dich doch mal ein bisschen an hier vorne. Ja, oder da auf deinem Stuhl. Nein, er liefert sogar noch den Glauben. Halleluja. Weil wir nämlich das Maß des Glaubens tatsächlich bekommen haben. Das haben wir gekriegt. Und Jesus spricht sogar von einem Senfkorn, das noch kleiner ist, als ich überhaupt zeigen kann. Und er sagt, das würde ausreichen, um Dinge sozusagen in Existenz zu bringen, in deinem Leben. Und wenn du jetzt nur hier und heute mitnimmst, okay, ich bin perfekt, ich bin wertgeschätzt, ich bin geliebt und so weiter. Der macht das da oben mit meinem Apparat, dieser Denkapparat, das hatte ich ja auch vorgelesen, dass er wirklich dieses Denken erneuert. Dann geht es noch nicht mal darum, dass du jetzt dich ganz fürchterlich anstrengst, neu zu denken, weil alles funktioniert im Reich Gottes so nicht. Alles fußt auf diesem Glauben, dass er sagt, okay, ich mach das für dich und du glaubst das. Das ist der Lichtschalter. Ist alles schon da. Du glaubst das. Du glaubst, dass Klarheit kommt. Sind ja ein paar aufgestanden für Klarheit. Du glaubst, dass Klarheit kommt. Nicht, weil du plötzlich die Scheiben putzt und dich so furchtbar anstrengst, dass da nicht ein Krümel drauf zu sehen ist, sondern weil er die Klarheit in dein Leben bringt. Und manchmal kommt es eben mit solchen Worten, die Gott vorher sagt und du die dann nehmen kannst. Aber du könntest hier auch das ganze Buch nehmen. Ist dick genug drin. Also seine Verheißungen sind Ja und Amen. Das ist das rauf und runter. Sein Wort ist wie ein Hammer oder wie Feuer. Sein Wort ist so, dass es gleich leer zurückkommen kann. Ist ja genial. Sie werden nicht vergehen. Seine Worte vergehen nicht. Geht nicht. Das ist doch, hab den Glauben, den Gott hat. Hab einfach nur diesen Glauben. Sag einfach, Herr, okay, du hast mir das Maß des Glaubens gegeben. Das ist super. Das finde ich gut. Und das setze ich jetzt einfach ein. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Darum geht es die ganze Zeit. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Ich entscheide mich. Mehr muss ich nicht tun. Das hast du schon die ganze Zeit gesagt. Ich muss immer nur Ja zu dir sagen und dann kommst du. Und dann nehme ich eine Verheißung und dann sagst du, dass du das dann für mich vollbringst. Und ich sag dir, ich vertraue dir. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Dass alle Pläne, die du für mein Leben hast, dass sie zustande kommen. Auch die Träume, die du in mein Leben gelegt hast, dass sie zustande kommen. Und dass nichts und niemand, auch wenn es manchmal so aussieht, Herr, aber dass nichts und niemand sie zerstören kann, weil du es so gesetzt hast. Lass uns mal aufstehen. Lass uns mal das genau zusammen proklamieren. Ich entscheide mich, dir zu glauben, dir zu vertrauen, deinem Wort zu glauben. Das sagt, ich bin wertvoll, wertgeschätzt, geliebt, wunderbar gemacht. Deine Pläne für mein Leben kommen zustande. Ich vertraue darauf. Nicht auf meine Fähigkeiten, sondern auf deine Fähigkeiten in mir. Du bist der Beste, Herr, du bist der Beste, Halleluja, wir preisen dich. Ich danke dir für jeden meiner Geschwister, wo du auch gesagt hast, dass du das Denken einfach erneuerst, dass du das Denken klar machst, dass du jede Verwirrung wegnimmst sozusagen, dass wirklich jetzt Klarheit kommt und dass auch in der nächsten Woche Klarheit kommt einfach her. Nicht, weil wir es so wunderbar irgendwie hinbasteln, sondern weil du es sagst, Herr. Ich danke dir dafür, dass Klarheit kommt, Wahrheit kommt, Durchblick kommt sozusagen, Offenbarung kommt in unser Leben, Herr. Und Freude und Frieden folgen dem Ganzen, Herr. Oh, danke, wir danken dir so sehr. Wir sind die privilegiertesten, wertgeschätztesten nur durch dich. Wow. Das ist so wow. Ich danke dir, Herr. Du bist wunderbar. Du bist einfach wunderbar. Halleluja. Amen.